Ja, wir denken, dass man irgendwie genauer sich angucken muss, worin diese Änderungen bestehen. Also dass halt zum Beispiel, jetzt einfach ein klassisches Beispiel, die Großbetriebe zerlegt werden in einzelne Zulieferketten, dass irgendwie Kommunikations- und Transportsektor dort eine größere Rolle spielt, dass eine Anbindung stattfindet von ehemalig getrennter wissenschaftlicher Arbeit zu den Produktionsorten, also Einbindung von Universitäten und so weiter, dass diese auch technologischen Änderungen, also ein vermehrter Einsatz von Computertechnologien oder auch Kommunikationstechnologien, dass das eigentlich die Grundlage ist, also diese neuen Strukturen der Ausbeutung, dass das die Grundlage ist, auf der man sich fragen muss, irgendwie wie kann darauf reagiert werden. Also diese Änderungen haben bis jetzt irgendwie eher beigetragen, so eine Klassenposition zu schwächen, also irgendwie diese alten Arbeiterbastionen, wie man es auch sagen will, zu schleifen. Und wir fragen halt, wo die Ansätze sind, dass diese geänderten Ausbeutungssituationen wieder auch genutzt werden können für eine Offensive. Und bei dieser Analyse, also der Analyse des Zusammenhangs von quasi der Produktionsweise, also des Produktionszusammenhangs mit den Arbeiterinnenkämpfen, also den Zusammenhang dazwischen, da spielt der Begriff von Klassenzusammensetzung also für uns eine Rolle. Das jetzt, ich versuche den kurz zu erklären, eigentlich geht dieser Begriff davon aus, dass es aufgrund einer bestimmten technischen Zusammensetzung der Klasse, das heißt Zusammensetzung, wie ist die Produktion organisiert auf einer technischen Ebene, aber auch auf einer Ebene von Arbeitsorganisation, von Zusammensetzung der Arbeitskraft, also auch irgendwie von der Qualifikation her, wie liefert diese technische Zusammensetzung eigentlich eine Möglichkeit für den Arbeiterkampf? Also da immer eine Entsprechung ist. Also dass sich Arbeiterinnenkämpfe nicht irgendwie in erster Linie auf so eine Art Bewusstseinsebene abspielen, sondern dass das die Voraussetzung wäre, sondern dass halt sie sich aus den konkreten Bedingungen entwickeln. Und da denk mal, dass ein Problem der Linken in dieser Analyse, also wenn Linke diese neuen Ausbeutungsformen oder diese umstrukturierte Ausbeutung analysieren. Hi. Dass sie darauf sehr vorschnell sagen, irgendwie mit diesen Änderungen, zum Beispiel mit Computerarbeitsplätzen, mit Zerlegung der Großfabriken, mit zum Beispiel auch einer formalen Selbstständigkeit, also oft werden irgendwie sich LKW-Fahrern ihre LKWs jetzt formal irgendwie verkaufen und dann gelten sie als Kleinunternehmer, dass eigentlich quasi mit diesen Änderungen auch so ein Ende angesagt ist von kollektiven Konflikten, also vom Klassenkampf eigentlich, sondern dass diesen geänderten Arbeitsverhältnissen eigentlich auch eine individuelle Konfliktlösung entspricht.